auch präzisiert, ist es also nützlich, oft zu beichten. Es ist sehr nützlich, oft zu beichten, besonders weil es für den, der selten beichtet, schwer ist, gut zu beichten und sich von der Todsünde fernzuhalten. Woran kann man sich vernünftigerweise noch nach einem Jahr erinnern? Sehr, sehr wenig. Es ist ja ein bisschen drüber wischen, Daumen mal Pi. Alle paar Wochen, jeden Monat beichtet, alle 14 Tage oder auch jede Woche, warum nicht, wenn die Möglichkeit besteht, dann besser beichten, gut beichten und die Sünden besser bereuen und besser gegen sie angehen, ankämpfen und sich natürlich von der Todsünde fernhalten.